Das ist Hip-Hip-Hip-Hip-Hip-Hop. Das ist Hip-Hip-Hip-Hip-Hip-Hop. Das ist Hip-Hip-Hip-Hip-Hip-Hop. Hip-Hop-Hip-Hop-Hip-Hop, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Bone und ich frage Sie gern: Was halten Sie von der Brise gutem Hip-Hop? Jeder Text euch nach, kein Wunder, lasst der Shit rock. Qualität und Niveau wie bei Markenklamotten. Ich versuche den Laden zu rocken und die Spaten zu toppen. Mich auf die Straße zu hocken, deine Visage zu boxen. Mit dem Stoff, auf den die Leute im Laden schon hoffen. Spiel eigentlich gute Musik, Junge, was läuft denn jetzt? Hey, du, ich bräuchte Rock, ja, und ich bräuchte Rap. Sieh doch mal, das hier ist kein Rap vom Einheitsbrei. Und noch lang nicht so negativ wie minus 1 mal 3. Das ist positiv in erfreulicher Schwangerschaftstest. Bitte komm vom Schubladen, denk langsam mal weg. Besorgt euch am besten gleich ein gesundes Bewusstsein. Auf die Frage wirklich die Antwort? Ja, das muss sein. Wollen wir jetzt Spaß haben? Wieso nicht? Weil Hip-Hop an sich so lieblos ist. Jungs und Mädels, bounce zu dem Beat so mit. Das wär's ne Party für euch, das wird ne geile Party heute. Yeah! Wollen wir Spaß haben? Wieso nicht? Weil Hip-Hop an sich so lieblos ist. Jungs und Mädels, bounce zu dem Beat so mit. Das wär's ne Party für euch, das wird ne geile Party heute. Nehmt die Hände aus den Taschen und schwingt sie hoch. Sind das Vorteile oder was stinkt hier so? Hip-Hop hat ausgehoppt, nicht doch, drücke auf den Knopf. Mach laut und überzeugt dich, dass das gutes Volk ist. Was sich abhebt und wieder Intention und Message hat. Und Rolle verbindet wie der Windows Messenger. Da hab ich ne Cappy und ne Baggy an. Aber die inneren Werte sehen letztlich, Mann. Ich hab's nicht nötig, alle anderen schlecht zu machen. Bin auf Suche, muss nur Gedanken in Raps verpacken. Kann Text verfassen, wofür ich als Gedicht ne Einträg. In deutscher Philosophie war das für mich mehr als leicht ist. Falls du's nicht gemerkt hast, ich dreh in keine Fußstapfen. Voll keinen Legenden, werd mit eigenem die Fuß fassen. Werd bleiben wie ich bin, rein wie ich will. Und euch beweisen, mein Rap ist nicht scheiße, sondern Skill. Also wollen wir jetzt Spaß haben? Wieso nicht? Weil Hip-Hop an sich so lieblos ist. Jungs und Mädels, bounce zu dem Beat so mit. Das wär's ne Party für euch, das wird ne geile Party heute. Yeah! Wollen wir Spaß haben? Wieso nicht? Weil Hip-Hop an sich so lieblos ist. Jungs und Mädels, bounce zu dem Beat so mit. Das wär's ne Party für euch, das wird ne geile Party heute. Yeah! Wollen wir Spaß haben? Wieso nicht? Weil Hip-Hop an sich so lieblos ist. Jungs und Mädels, bounce zu dem Beat so mit. Das wär's ne Party für euch, das wird ne geile Party heute. Yeah! Wollen wir Spaß haben? Wieso nicht? Weil Hip-Hop an sich so lieblos ist. Jungs und Mädels, bounce zu dem Beat so mit. Das wär's ne Party für euch, das wird ne geile Party heute. Yeah!